Das Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum 115. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung wurde jüngst im Afrikanischen Komitee für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk, dessen Hauptsitz in Nigeria ist, das Sri Lankische Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung in Colombo und die Vorbereitungskomitees für Feierlichkeiten zum Tag der Sonne in der Gebietsleitung Amu der KP der Russischen Föderation und in der Zweigstelle der Primorsko-Region der Allrussischen Gesellschaftsorganisation der Kriegsveteranen Kämpferische Kameradschaft gebildet. Die Komitees beschlossen, zum Tag der Sonne bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, um das heilige revolutionäre Leben von Genossen Kim Il-sung und seine unvergänglichen Verdienste hochzuschätzen.